Hermine Hundgeburt, wenn ich richtig gezählt habe, gibt es Kinoverfilmungen von Tom Sawyer, also kein Dutzend, aber immerhin einige. Das muss ja eine unheimliche Last sein, sich einem Klassiker anzunähern, den neu zu verfilmen, wenn es schon so viele Filme gegeben hat in der Filmgeschichte. Stimmt und stimmt wiederum nicht. Ich denke, dass es sehr gut ist, dass es so viele Verfilmungen schon gibt. Die kann man sich dann auch alle angucken oder auch was draus lernen. Und dann ist es natürlich auch immer wieder der Reiz, das neu zu machen. Und dann auch wiederum so zu erzählen, wie ich es erzählen würde. Und auch, dass man versucht, das in meine Zeit, also in unsere Zeit halt eben hinein zu versetzen. Oder dass man das, also auch heute, weil jeder Klassiker ist natürlich ein Klassiker, weil er universell ist, weil er auch zeitlos ist. Und das hat Tom Sawyer und Huck Finn eben auch, weil es ganz viele Grundprobleme oder Grundkonflikte anspricht, die eigentlich über die Jahrhunderte, Tausende irgendwie, also immer gleich bleiben und immer wieder aktuell sind. Und na klar, es gibt dann immer wieder diese Vorbilder, aber das war ja auch bei Effie Briesch schon, irgendwann muss man sich von denen lösen und sich frei machen und das auch nur zu meiner Sache machen und nicht versuchen, dann irgendwie allem gerecht zu werden. Also das geht nicht, obwohl man natürlich schon die Verpflichtung hat, diesem Roman, also dem Geist so eines Klassikers, eines Buches und eines guten Buches halt eben treu zu sein und das auch zu ehren. Dies ist natürlich so, dass man auch bestimmte Dinge sehen möchte in Tom Sawyer, was ich auch richtig finde. Man muss natürlich die Zaunstreichgeschichte machen, man muss die Auseinandersetzung mit Tante Polly und man hat da schon bestimmte Verpflichtungen, die man hat, und das ist natürlich trotz alledem eine neue und auch eine moderne Form dafür zu finden oder auch eine zeitgemäße Form, ist natürlich das, was dann auch wiederum das spannend macht. Und dann guckt man sich natürlich die Vorbilder an oder auch die Dinge, und dann versucht man trotz alledem, sich davon zu lösen und es neu zu machen. Hermine Hundgeburt, der Tom Sawyer-Roman von Mark Twain wird in der Literaturgeschichte ein bisschen gehandelt, angeblich sei ja eine Fingerübung gewesen, bevor Mark Twain dann sozusagen zu der großen Literatur kommt. Dem widerspricht eigentlich das, was Sie jetzt auch sagen, dass in dieser Geschichte was Universelles enthalten ist. Was ist das aus Ihrer Sicht? Ist es dieses Freiheitsgefühl? Ich glaube, das spricht halt eben auch die Sachen an. Es geht um Freundschaft, um Verrat, um Mord, um Lüge, Moral, um Religiosität, es geht um Diskriminierung, es geht um Außenseitertum, Huck Finn und auch der Indiana Joe, es geht um Ausgrenzung und so weiter und so weiter. Und das ist eben das, was so ganz klassische Konflikte hat und dann aber trotz alledem durch Kinderaugen erzählt, die sich halt eben in diesem jungen Alter mit solchen Dingen schon auseinandersetzen müssen. Es gibt zwei Figuren, die aus meiner Sicht, als ich den Film gesehen habe, aber das in Verbindung natürlich mit meiner Erinnerung, als ich das als Jugendlicher gelesen habe, doch einen Wandel erlebt haben, und zwar Tante Polly, aber auch ganz stark Indiana Joe. Indiana Joe, der wird bei Ihnen ganz klar zum Indianer, aber vor allen Dingen geben Sie ihm in gewisser Weise auch einen ganz anderen Charakter für einen Moment. Er wird nämlich als Diskriminierter dargestellt. Wie weit darf man sich von dem Klassiker entfernen? Das ist der Klassiker, weil wenn man das genau liest, zum Beispiel die Geschichte, die er erzählt am Friedhof, wo er sagt, dein Vater hat mich, ich wollte nur was zu essen, das steht genau so, und dein Vater hat mich verprügelt deswegen. Und all diese Dinge, die sind in dem Roman enthalten, wenn man ihn genau nochmal liest. Das ist original Mark Twain. Dieses Halbblut, so wird er auch beschrieben, nicht weiß, nicht rot, nicht gut, also er ist irgendwie was dazwischen und so weiter. Das ist alles in dem Roman drin, da haben wir uns eigentlich gar nicht entfernt. Wir haben es nur versucht, wirklich ernst zu nehmen. Und ich denke auch, dass dieser Mensch, der böse ist und böse erscheint, auch nicht immer so war, sondern auch dazu geworden ist, durch die Gesellschaft, durch die Umstände und so weiter und so weiter. Hermine Hundgeburt, Regisseurin der Neuverfilmung von Tom Sawyer und auch demnächst Huckleberry Finn. Sie haben muten aber in gewisser Weise Ihren jugendlichen Zuschauern, gerade mit der Figur von Tante Polly und Indiana Joe, also Heike Makatsch und Benno Fürmann, eine sehr, sehr faszinierende Fallhöhe zu. Es gibt nämlich eine Szene, wo fast eine erotische Annäherung stattfindet zwischen Indiana Joe und Tante Polly. Und im nächsten Moment wird klar, dass das eigentlich nur ein strategisches Spiel von Indiana Joe war, um den Zeugen seiner Mordtat zu kriegen, an den Wickel zu kriegen. Ich glaube nicht, dass das zu viel ist. Also was ich mir auf jeden Fall vorgenommen habe, ist, das ernst zu nehmen und nicht versuchen, immer alles zu verniedlichen, sondern dass man eher was macht, dass man bestimmte Dinge verstehen kann, ohne dass man sie tolerieren muss. Und ich denke, man kann auch nur Dinge begreifen, wenn man sie versteht. Und ich glaube, dass es manchmal kommt es auf leisen Pfoten. Ich glaube, wenn man da ehrlich mit umgeht, kann man da, wenn man klare Haltungen hat, auch zu den Figuren, und dann ist es auch klarer und einfacher zu fassen, weil auch die Bösewichte, die dann auf die Nase fallen, sind immer noch Bösewichte, und dann kann man sie noch nicht mal wirklich ernst nehmen. Und ich habe eben versucht, die sehr, sehr ernst zu nehmen. Die Figuren und die Kinder. Wenn man sich nochmal die Frage stellt, was ein Klassiker der Literaturgeschichte, der Weltliteratur und dann eben natürlich auch erzählt im Kino, der Filmgeschichte ausmacht, dann haben wir jetzt an den Figuren beispielsweise von den beiden Jungs, aber eben auch von Indiana Joe, eigentlich eine Spannbreite ausgemacht, die man vielleicht insgesamt an ihrer Tom Sawyer-Verfilmung sehen kann. Wir haben auf der einen Seite, dafür steht natürlich die legendäre Zaunstreich-Szene, die Idylle. Und wir haben auf der anderen Seite, ich will das nicht Horror nennen, aber ein Ort, der von Angst überlagert wird für die Jungs, macht die Ernsthaftigkeit dieser Konflikte, der Bedrohung auch, macht das auch so etwas aus, was die Universalität einer Geschichte bedeutet? Ja. Ich denke, wenn man Tom Sawyer verfilmt, muss man Tom Sawyer verfilmen und nicht versuchen, Tom Sawyer zu verniedlichen. Und ich glaube auch, dass die Kinder das sehr gut verstehen. Also wir haben ja schon einige Vorführungen gemacht. Ich glaube auch, dass da viel Fantasie und viel Arbeit in den Köpfen auch der Kinder passiert. Hermine Hundgeburt, schauen wir ein wenig in die Zukunft, von der ich nicht ganz genau weiß, wie weit Sie sie schon abgeschlossen haben. Also der zweite Band, der eigentlich keine Fortsetzung im engeren Sinn ist, die Abenteuer des Huckleberry Finn. Huck Finn also, in gewisser Weise, die Fortsetzung dieser Geschichte haben Sie schon abgedreht. Also die ganze Postproduktion kommt jetzt noch. Als Sie das Angebot bekamen, Tom Sawyer und Huckleberry Finn oder Huck Finn zu verfilmen, auf welche Szene haben Sie sich gemäß Ihrer eigenen Erinnerung als Jugendliche an die beiden Romane, auf welche Szene haben Sie sich am meisten gefreut? Ja, das ist schwierig. Ich fand eigentlich diese Geschichte in der Höhle. Das ist natürlich auch eine große Herausforderung. Also am Schluss ist es ja so, dass Becky und Tom sich in der Höhle, weil Tom wieder übermütig ist und Becky eben auch, verirren sich dann in einer großen Höhle und finden ihn wieder zurück und treffen dann auf Indiana Joe. Wer siegt oder wer überlebt und wer nicht. Und darauf habe ich mich schon gefreut. Nur war das sehr schwierig, so eine Höhle zu finden, die alles diese Dinge, weil das ist eine lange Strecke, die man da, muss sich verlaufen, da muss es auch interessant sein. Und deswegen, wir haben dafür 5 Höhlen gebraucht, um diese ganze Geschichte zu erzählen.